Liebe Freunde der überirdischen, um nicht zu sagen himmlischen Erscheinung, wenn Sie nachts in einen wirklich dunklen Nachthimmel schauen können, ohne Lichter, ohne Lichtverschmutzung sozusagen, dann können Sie den Streifen der Milchstraße erkennen am Himmel. So haben die Griechen überhaupt diesen Namen nur gefunden, weil dieser Streifen am Himmel so hell ist, dass man meint, die Götter hätten die Milch ausgeschüttet. Und daher stammt das Wort Galaxis, die Milchstraße. Wieso sehen wir eigentlich nur einen Streifen, wenn wir über unsere Milchstraße reden? Wieso sehen wir mit unseren Augen nur einen Streifen? Und selbst unsere Teleskope können nicht wirklich die volle Erscheinung der Milchstraße am Himmel klären. Und es stimmt auch nicht, dass die im Süden, auf der Südhalbkugel der Erde, eine andere Milchstraße sehen als wir. Deswegen soll das Thema heute sein, wie ist unsere Milchstraße aufgebaut? Aus welchen Bestandteilen besteht unsere Milchstraße? Wie bewegt sie sich? Und ist unsere Milchstraße ein Normalfall unter den Galaxien? Oder gibt es noch ganz andere Formen von solchen Sterneninseln? Unsere Milchstraße, ich sagte es ja schon, können wir nicht direkt sehen, denn die Sonne liegt in der Scheibe. Unsere Milchstraße sieht so ähnlich aus wie ihre Begleiterin, die Andromeda-Galaxie. Sie sehen eine sehr große Scheibengalaxie, in der Mitte einen sehr hellen Kern, der sehr rund aussieht. Diese Galaxie ist umgeben, dieser helle Kern ist umgeben von einer Scheibe und die gesamte Galaxie hat einige kleinere Begleiter und so ähnlich stellen wir uns vor, sieht auch die Milchstraße aus. Die Milchstraße, in der wir selber drin sitzen, wir erkennen also den Wald vor lauter Bäumen nicht, weil wir selber ein Baum sind, die Milchstraße lässt keinen Blick auf ihr Inneres zu. Das hat damit zu tun, dass es also Dunkelwolken gibt und dass diese Dunkelwolken das sichtbare Licht aus dem Inneren der Milchstraße völlig abschotten. Aber es gibt eben andere Wellenlängenbereiche, mit denen wir in die Milchstraße hineinschauen können. Und über den im Radiofrequenzbereich und teilweise aus dem Röntgenbereich können wir also Strahlung aus der Milchstraße empfangen und können uns auf die Art und Weise ein Bild davon machen, wie unsere Milchstraße denn nun wirklich aufgebaut ist. Und ich möchte Ihnen mal anhand von einigen Skizzen zeigen, wie man sich das Bild unserer Milchstraße eigentlich vorstellt und wie wir dazu kommen, ein physikalisches Verständnis für die Vorgänge in unserer Milchstraße wirklich auszubilden. Die Milchstraße ist also zunächst mal eine Scheibe. Also, wir sehen am Himmel einen Streifen von Sternen und mitten in dieser Scheibe, irgendwo am Rande davon, da sitzt die Sonne. Die Sonne hat einen Abstand zum Zentrum von ungefähr 30.000 Lichtjahren und im Zentrum, und das war das, was Sie eben in dem Bild sahen, dieser helle Kugel, dort sind lauter Sterne. Ungefähr 1 Milliarde Sterne sind mindestens darin. Und die Sterne in dieser hellen Kugel haben sehr merkwürdige Bahnen. Sie drehen sich also innerhalb der Kugel mit sehr, sehr, wie wir sagen, exzentrischen Bahnen, während alle Sterne, die in den Scheiben sitzen, sich drehen. Es ist also eine Scheibe, die sich dreht. Und wenn wir von draußen in diesen Bereich hineinschauen können, ich sagte schon, nicht mit Hilfe der wirklichen optischen Teleskope, sondern wir müssen im Infraroten den Staub sehen, beziehungsweise im Radiobereich, dann können wir etwas darüber erfahren, wie die Dinge sich hier drin verhalten. Die Scheibe, man sieht schon, diese Ausdehnung dieser Scheibe ist ungefähr 100.000 Lichtjahre, von hier bis hier. Aber die Scheibendicke, das sind nur einige hundert Lichtjahre. Die Scheibe ist also sehr dünn, das heißt, alle Teilchen, die in der Scheibe drin sind, alle Sterne, die in der Scheibe drin sind, bewegen sich in einer sehr starken Rotationsbewegung. Sie drehen sich mit einigen hundert Kilometern pro Sekunde um das Zentrum der Milchstraße herum, während die Teilchen hier innen drin, die rotieren nicht, sondern sie wirbeln praktisch wie ein großer Bienenschwarm durcheinander durch. Der große Unterschied zwischen diesem Bereich der Milchstraße, dem sogenannten Wulst, und der Scheibe besteht nun vor allen Dingen im Alter der Sterne. Die Sterne hier im galaktischen Wulst, in diesem Balsch, wie die Astronomen auch sagen, sind viel, viel älter. Das sind die ältesten Sterne in der Milchstraße, während hier in der Scheibe ständig neue Sterne entstehen. Sterne, die teilweise so schnell wieder vergehen werden, dass sie kaum eine Umkreisung das Zentrum durchgezogen haben und dann sind sie schon wieder gestorben. Umgeben ist die Milchstraße von einem riesengroßen Gebiet, was ich hier an der Tafel auch gar nicht zeichnen könnte, weil es riesig groß ist. Das nennt man den galaktischen Halo. Das ist also die Atmosphäre und sozusagen das Wetter in diesem Halo sind also Gasströmungen, die hier rauskommen. Und in diesem Halo gibt es Kugelsternhaufen. Das sind eigentlich kleine galaktische Wulste sozusagen. Angefüllt mit einigen tausend bis zehntausend Sternen. Auch hier sind die Sterne in regelloser Bewegung. Immer das Ganze dreht sich und in diesen Kugelhaufen ist alles in regelloser Bewegung. Und das sind die ältesten Systeme in der Milchstraße. Das sind offensichtlich diejenigen, die zuallererst entstanden sind. Nun, wie sieht unsere Milchstraße aus oder wie sähe unsere Milchstraße aus, wenn wir jetzt von oben, praktisch von hier aus, auf diese Scheibe draufschauen? Und das ist also eine Erkenntnis, die erst die letzten Jahre, Jahrzehnte wirklich gebracht haben, dass wir heute wissen, wie unsere Milchstraße im Einzelnen aussieht. Und die Milchstraße ist also eine große Scheibe und sie hat Spiralarme. Es werden also ganz unterschiedliche Spiralarme in dieser Milchstraße aufgebaut. Und die Sonne sitzt in einem solchen Spiralarm, ein bisschen oberhalb eines solchen Spiralarms, im sogenannten Perseus, im sogenannten Orionarm. Und diese Spiralarme drehen sich wie ein riesengroßes Mühlrad mit der Galaxis mit. Wie entstehen solche Spiralarme? Man muss sich also vorstellen, das sind Staus auf der galaktischen Autobahn. Stellen Sie sich vor, wir haben hier die galaktische Autobahn, wir haben also hier einen schweren LKW und wir haben alle möglichen Autos, die dahinter sind, die mit irgendeiner Geschwindigkeit fahren und die natürlich von diesem LKW aufgehalten werden. Und wir sind also jetzt hier in diesem besonderen Wagen und sehen diesen Stau vor uns hin. In einem nächsten Schritt gehören wir mit zu denjenigen, die diesen galaktischen LKW überfahren. Die anderen Autos sind schon weiter weggefahren. Wir gehören also jetzt hier zu diesem Pulk dazu. Und in einem weiteren Schritt wird es heißen, wir haben den LKW überholt. Hier sind wieder Autos, die bereits von diesem LKW aufgeholt werden und wir sind da vorne. Wenn man diese Schichtfolge sieht, dann sieht man auch, wie sich so eine Störung, wenn sie sich hier so durchbewegt, ständig Gas aufhält. Das Gas wird in diesen Spiralarm gebremst, aufgehalten und dreht sich dann aber systematisch weiter. Ein Stau auf einer Autobahn und die Spiralarme von Galaxien, das ist praktisch dasselbe Phänomen. In diesen Spiralarmen entstehen Sterne, das sagte ich schon, und zwar fast nur dort. Und zwar deswegen, weil hier das Gas zusammengepresst wird. Es bilden sich große Molekülwolken aus und diese Molekülwolken, und das Wort Molekül ist hier wirklich ernst zu nehmen, denn es gibt die tollsten Moleküle in diesen Molekülwolken, sogar Methanol, bis hin zur Ameisensäure. Man hat sogar im galaktischen Zentrum, was hier in diesem Mittelpunkt wäre, hat man sogar schon die einfachste Aminosäure entdeckt. Obwohl es da noch einige Zweifel gibt. Aber in diesen Molekülwolken sind die Temperaturen sehr niedrig. Und das ist auch notwendig, damit ein Stern entsteht. Das Gas muss kalt sein, es muss unter seiner eigenen Schwerkraft kollabieren. Und dann entstehen in solchen Molekülwolken jede Menge Sterne. Ganz große, ganz kleine. Und diese Vorgänge, die passieren in den Spiralarmen. Und ich sagte schon, das Ganze dreht sich also mit einer Geschwindigkeit drumherum. Und eigentlich sollte man ja denken, dass sich so Spiralarme praktisch wie so Gummibänder aufwickeln. Aber dadurch, dass diese Scheibe immer wieder irgendwelche Dichtefluktuationen produziert, wie wir sagen, was nichts anderes ist als hier diesen LKW, der einfach den Gasfluss aufhält, diese Dichtefluktuationen, also kleine oder größere Gasklumpen, die praktisch an einer Stelle entstehen und dann systematisch wieder Gas aufhalten. Und dadurch entsteht immer wieder, die Galaxis dreht sich alle 220 Millionen Jahre einmal um sich herum, entstehen immer wieder neue Spiralarme. Es ist praktisch wie so ein Wellenanreger. Das Zentrum der Milchstraße ist natürlich ein ganz besonderer Fall. Es gibt ja die Theorie, dass praktisch jedes Milchstraßenzentrum ein schwarzes Loch besitzt. Nun, die Idee ist ganz einfach, schwarze Löcher, wie wir sie uns vorstellen heutzutage, entstehen dann, wenn ein Stern stirbt und dann, wenn der Stern schwer genug gewesen ist, muss also eine gewisse Masse haben, damit er zum schwarzen Loch wird. Und da ja nun im Innern einer Milchstraße so viele Sterne sind, kann man ausrechnen, was passiert, wenn nun in einem solchen engen Sternhaufen Sterne miteinander wechselwirken, so wie die Erde und der Mond das tun, also über ihre Gezeitenkraft sich praktisch gegenseitig abbremsen und ineinander fallen. Und aus dieser Theorie hatte man sich überlegt, müsste eigentlich in jedem Innern einer Galaxis mehr oder weniger oft ein großes schwarzes Loch herauskommen. Also nicht nur eins von 10 oder 5 Sonnenmassen, sondern eins von 10.000 oder 1 Million Sonnenmassen. Und in der Tat sind galaktische Zentren ja auch diejenigen Gebiete im Universum, die größten Leuchtkräfte produzieren. Also Gebiete, die sind so groß wie das Sonnensystem und die bringen 100 Billionen Sonnenleuchtkräfte hervor. Das heißt, also da wird sehr, sehr viel Materie in Energie umgewandelt. Und das geht nur in der Nähe von schwarzen Löchern. Deswegen war man natürlich auf der Suche nach dem schwarzen Loch im galaktischen Zentrum. Und man sollte sich keine Gedanken machen, schwarze Löcher in dieser Entfernung sind für uns überhaupt kein Problem. Das schwarze Loch hier ist ja immerhin 30.000 Lichtjahre von uns entfernt, wenn es es denn gibt. Und was man getan hat, ist, man hat hier im Innern der Milchstraße versucht, Sterne im infraroten Bereich zu messen und hat versucht herauszukriegen, wie bewegen sich diese Sterne. Die Bewegung dieser Sterne hat ganz viel damit zu tun, welche Masse auf sie wirkt, beziehungsweise wie die Masse verteilt ist. Im Innern unserer Milchstraße ist also ein schwarzes Loch. Das braucht uns nicht weiter zu befürchten, wie gesagt, denn das ist so weit weg, dass es keinerlei Einfluss auf die physikalischen Vorgänge in einer Entfernung hat von ungefähr 30.000 Lichtjahren. Insgesamt ist unsere Milchstraße, so wie alle Milchstraßen, eine riesengroße Recyclinganlage. Material wird in Sternen zusammengeformt, die Sterne sind sehr heiße Brutöfen, werden chemische Elemente erbrütet durch die Kernfusion. Und dann werden einige dieser Sterne, wenn sie sehr groß sind, als Supernova-Explosionen vergehen und das prozessierte Material, also alles Material, aus dem wir so sind, wie Eisen, Phosphor, Sauerstoff, Kohlenstoff, Stickstoff und so weiter, wird ins interstellare Medium zurückgeworfen und dann kommt die Aktion grüner Punkt, sammelt wieder alles in Molekülwolken zusammen, es entstehen neue Sterne und auf die Art und Weise hat sich im Laufe der Jahrmilliarden also ein Stern bilden können, mindestens ein Stern bilden können, um den ein lebendiger Planet, nämlich die Erde, rotiert. Die Galaxie ist insgesamt ein galaktischer Normalfall. Die Milchstraße ist eine von vielen Scheibengalaxien, die eben das tut, was Scheibengalaxien tun, sie rotiert. Und diese Rotation, so lächerlich das klingt, hat einen ganz bestimmten physikalischen Grund. Sie rotiert am Rand mit sehr, sehr hoher Geschwindigkeit. Also alle Sterne am Rand der Milchstraße rotieren mit fast der gleichen Geschwindigkeit wie die Sterne im Innern. Das heißt, sie erleben eine sehr, sehr starke Zentrifugalkraft, sollte man denken, denn wir wissen natürlich, dass wenn etwas sich sehr schnell dreht, dass es dann diese Zentrifugalkraft gibt, die nach außen zieht. Die einzige Lösung dafür, die Milchstraße zusammenzuhalten, ist ein riesengroßer dunkler Materiehalo. Materie, die nicht leuchtet, die sich nur durch ihre Masse bemerkbar macht. Und so ist die Milchstraße der galaktische Normalfall. Wir wissen von vielen anderen Galaxien, dass die genau das gleiche Rotationsverhalten haben. Der galaktische Normalfall umgeben von einem riesengroßen dunklen Materiehalo, in dem Kugelhaufen sich auf sehr, sehr exzentrischen Bahnen bewegen, die also die galaktische Scheibe umkreisen. Die Milchstraße selber hat einen Nachbar, die Andromeda-Galaxie, die sich zurzeit auf uns zubewegt. Das heißt, die gesamte lokale Gruppe, also diese beiden großen Galaxien, die miteinander in Wechselwirkung stehen, sind momentan in gleicher und ähnlicher Wechselwirkung wie Erde und Mond. Und die Andromeda-Galaxie kommt auf uns zu. Und in 2 Millionen Jahren steht Andromeda vor der Haustür. Aber wir müssen uns keine Gedanken machen, denn eine Wechselwirkung von zwei Galaxien ist praktisch stoßfrei. Denn Galaxien, obwohl sie auf den Bildern so schön erscheinen, diese Sterneninseln, sind quasi leer. Da stoßen niemals zwei Sterne miteinander. Was aber passieren kann, ist, dass diese beiden Galaxien ihr Gas verlieren. Die sausen durcheinander durch und das ganze Gas wird praktisch schlagartig in einige Millionen Jahren verloren gehen. Und dann könnte aus diesen beiden Scheibengalaxien eine große, runde, elliptische Galaxie entstehen. Eine Galaxie, die dann allerdings kein Gas mehr hat, um neue Sterne zu machen. Und dann wären die Lebewesen, die dann in der Milchstraße entstanden sind, die letzten, die es in dieser Milchstraße gegeben hat. Denn in einer elliptischen Galaxie entstehen kaum noch Sterne. Und dann ist die Galaxie für das Leben, für die Entwicklung von Leben praktisch ein Friedhof geworden. Und so ist unsere Milchstraße momentan immer noch ein Brutplatz, von dem wir alle leben.